Nach diesen Worten hob in der kleinen Gruppe eine Konversation an, der Ben nicht ganz folgen, der er sich aber auch nicht entziehen konnte. »Auf Betelgeuse 4 haben wir Gurken gezüchtet. Und wenn Sie glauben, dass die wirklich nur im Mondlicht wachsen, wie immer behauptet wird, dann täuschen Sie sich. Ich habe ihn nie gesehen. Aber er existiert. Eines Tages werden Sie ihn sehen. Oh, wir haben eine Linguistin hier, was logischerweise bedeutet, dass es intelligente Organismen auf dieser Welt gibt. Aber bisher waren unsere Expeditionen reine Spaziergänge ohne wissenschaftliche Zielsetzung. Das wird sich ändern, wenn nichts ändert sich. Auch wenn Spektowski behauptet, Gott könne in den Geschichtsablauf eingreifen und die Zeit zurückdrehen. Wenn Sie über so etwas reden wollen, müssen Sie sich an Miss Walsh wenden. Theologische Fragen interessieren mich nicht. Natürlich, finde ich auch. Mr. Tallchief, hatten Sie einen Indianer unter Ihren Vorfahren? Wegen des Namens, meinen Sie? Nun, ich bin Achtel-Indianer, um genau zu sein. Diese Gebäude hier sind wirklich lausig konstruiert. Würde mich nicht wundern, wenn sie von heute auf morgen einfach zusammenkrachen. Außerdem kriegen wir die Räume einfach nicht warm, wenn wir es warm haben wollen. Und dasselbe gilt für das Kühlsystem. Wissen Sie, was ich vermute? Dass die Wohneinheiten nur für kurze Zeit gedacht sind. Warum immer wir auch hier sind, es kann nicht für lange sein. Beziehungsweise, wenn wir länger hier bleiben müssen, werden wir ziemlich viel zu erneuern haben. Angefangen mit der gesamten Elektronik. In der Nacht zirpen hier irgendwelche Insekten. Die ersten paar Tage wird sie das wach halten. Mit Tag meine ich natürlich die 24-Stunden-Periode, nicht die Zeit, in der es hell ist. Die Biester machen ja nicht tagsüber Lärm, sondern nachts. Jede gottverdammte Nacht lang. Sie werden schon sehen. Hören Sie, Tallchief, halten Sie Susi bloß nicht für dumm, nur weil wir sie manchmal so nennen. Sie ist nämlich alles andere als das. Sie ist recht hübsch. Kann man wohl sagen. Haben Sie bemerkt, wie Ihre... Ja, hab ich. Aber ich denke nicht, dass wir uns jetzt darüber auslassen sollten. Auf welchem Gebiet arbeiten Sie nochmal, Mr. Tallchief? Was? Wie bitte? Sie müssen lauter reden. Sie ist etwas schwerhörig. Ich sagte das... Gehen Sie nicht so nah ran, Sie erschrecken Sie ja. Könnte ich einen Kaffee bekommen? Fragen Sie Maggie Walsh, die macht Ihnen einen. Aber nur, wenn ich diese verfluchte Kaffeemaschine dazu bringen kann, sich auszuschalten, sobald der Kaffee fertig ist. Ich verstehe nicht, warum das Ding nicht funktioniert. Schließlich gab es schon im 20. Jahrhundert technisch perfekte Kaffeemaschinen. Was gibt's da noch zu verbessern, was nicht längst verbessert ist? Das ist wie bei der Newtonschen Farbenlehre. Bereits 1800 wusste man alles, was man über Farben wissen kann. Dachte man jedenfalls. Und dann kam Land mit seiner Doppellichtquelle und seiner Intensitätstheorie. Und ein bislang als abgeschlossen geltendes Wissensgebiet wurde wieder mal völlig umgekrempelt. Sie meinen also, dass wir auch bei der automatischen Kaffeemaschine noch nicht alle Fakten kennen? Dass wir uns nur einbilden, alle zu kennen? Ja, so ungefähr und so weiter. Ben hörte geistesabwesend zu. Gab nur dann Antworten, wenn es wirklich erforderlich war. Und schließlich, er fühlte sich müde und abgespannt, entfernte er sich von der Gruppe und wanderte auf ein paar ledrige, merkwürdig verdrehte Bäume zu, die ihm wie perfekte Symbole für menschliche Psychosen vorkamen. Die Luft roch sonderbar. Ja, es stank ein wenig, als würde sich in der Nähe eine Müllverarbeitungsanlage befinden. »In ein paar Tagen wirst du dich wohl dran gewöhnt haben«, sagte er sich. »Diese Leute hier. Irgendetwas stimmt nicht mit ihnen«, dachte er dann. »Aber was? Sie scheinen so«, er suchte nach dem richtigen Wort, »übertrieben.« Ja, das war es. Wie Vorzeigeintellektuelle, die nicht aufhören können, über ihr jeweiliges Fachgebiet zu schwadronieren. Aber vermutlich sind sie einfach nervös. Wie ich sind sie auf dieser Welt gelandet, ohne zu wissen, weshalb sie eigentlich hier sind. Und doch, eine sonderbare Stimmung lag in der Luft, die noch eine andere Ursache haben musste. Er hörte auf zu grübeln und betrachtete stattdessen die Umgebung. Die seltsamen grün-ledrigen Bäume, der farblose Himmel, die kleinen nesselähnlichen Pflanzen zu seinen Füßen. »Dieser Planet sieht ziemlich langweilig aus«, dachte er, und spürte den schalen Geschmack der Enttäuschung. »Hier ist es nicht viel besser als auf dem Schiff. Aber hat Betty Jo Byrne nicht von rätselhaften Lebewesen in der Umgebung der Kolonie gesprochen?« Vielleicht war es also nicht gerechtfertigt, von diesem kleinen Gebiet hier auf eine ganze Welt zu schließen. Vielleicht musste er nur ein wenig weiter von der Siedlung weggehen, um etwas Interessantes zu finden. Was die anderen ja schon getan hatten. Nun, womit sollten sie sich auch sonst beschäftigen? Zumindest, bis sie die Instruktionen von dem Satelliten bekamen. Ich hoffe, dieser Morley kommt bald, dachte er dann, damit wir endlich mit unserer Arbeit anfangen können. Ein Käfer kletterte auf seinen rechten Schuh, hielt inne und fuhr eine winzige Fernsehkamera aus. Die Linse der Kamera drehte sich ein wenig, bis sie genau auf Bens Gesicht zielte. »Hallo«, sagte er zu dem Käfer. Kurz darauf fuhr der Käfer die Kamera wieder ein und krabbelte, offensichtlich zufriedengestellt, von Bens Schuh herunter. »Möchte bloß wissen, für wen oder was das Ding hier Aufnahmen macht«, dachte er. Er hob den Fuß und spielte eine Sekunde lang mit dem Gedanken, den Käfer zu zertreten, ließ es dann aber sein. Stattdessen ging er zu Betty Jo Berm hinüber und fragte, »Waren diese Kamerakäfer schon da, als sie ankamen?« »Oh, die sind aufgetaucht, als die Siedlung fertig war. Aber ich glaube, sie sind harmlos.« »Doch ganz sicher sind sie sich nicht.« »Wir können so oder so nichts gegen die Käfer unternehmen. Zuerst haben wir noch alle getötet, die wir erwischten. Aber wer immer sie herstellt, hat einfach neue geschickt.« »Sie sollten sie zu ihrem Ursprungsort zurückverfolgen und sehen, was sich da abspielt.« »Wieso Sie, Mr. Tallchief?« »Sagen Sie lieber wir.« »Weil Sie nun nämlich genauso ein Teil dieses Unternehmens sind wie wir alle. Und Sie wissen nicht weniger und nicht mehr als jeder von uns. Wer weiß, vielleicht beauftragen die Initiatoren dieses Unternehmens uns damit, die einheimischen Lebensformen zu erforschen. Oder sie verbieten uns genau das. Warten wir es einfach ab. Bis dahin, wie wär's mit Kaffee?«